Anlässlich des 69. Jahrestages der gemeinsamen Konferenz der Vertreter der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen Süd- und Nordkoreas, initiiert und geleitet von Präsidentin Kim Il-sung, veröffentlichte am 19. April der Sekretariatsleiter und zugleich Präsident des Zentralvorstandes der Demokratischen Front für die Vereinigung des Vaterlandes, Bang Myung-chul, eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Genosse Kim Il-sung sah nach der Befreiung Koreas die Gefahr ein, dass die USA als Besatzungsmacht in Südkorea das koreanische Territorium in zwei zu teilen und durch die Errichtung eines Marionettenregimes das Land ewig zu spalten versuchten. So schlug er persönlich vor, für die Vorbeugung gegen die Landesspaltung eine gesamtnationale politische Beratung einzuberufen und leitete die Arbeiten für die Verwirklichung der Initiative aktiv an. Sein patriotischer Vorschlag wurde vom ganzen koreanischen Volk absolut unterstützt und begrüßt. Schließlich fand vom 19. bis zum 23. April zu C37 1948 in Pyongyang die gemeinsame Süd-Nord-Konferenz als sein umfangreiches nationales Treffen mit der Beteiligung von 695 Vertretern der 56 Parteien und gesellschaftlichen Organisationen Süd- und Nordkoreas erfolgreich statt. Die Konferenz, die unmittelbar von Kim Il-sung geleitet wurde, war eine große historische Zusammenkunft, die die ganze koreanische Nation unter dem Banner der Landeswiedervereinigung und des Patriotismus zusammenschloss und ein glänzendes Ergebnis des Kurses von Kim Il-sung auf selbstständige Wiedervereinigung Koreas und seiner Idee für großen nationalen Zusammenschluss. Die Ideen der Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il für den großen nationalen Zusammenschluss und ihre Verdienste darum werden heute vom obersten Führer Kim Jong-un, wegweisendem Stern für die Vereinigung des Vaterlandes, weiterhin zur Geltung gebracht. Alle Koreaner im Norden, Süden und Ausland sollen das Banner der großen nationalen Einheit höher denn je halten, gemeinsam mit patriotischer Gesinnung und festem Willen zur Landeswiedervereinigung das große gesamtnationale Einheitstreffen zustande bringen und somit einen breiten Weg zur unabhängigen Wiedervereinigung Koreas öffnen.